S2 Spielzeit. Um kleine oder auch größere Fluchten geht es in unserer heutigen Sendung. Ist Techno, der Maschinentanz vieler Jugendlicher, eine Einstiegsdroge? Was macht man mit einem Sohn, der ein Techno-Fan ist? Das war für mich der Einstieg in dieses Medium. Eine Musik, die sicherlich nicht so nach unserem normalen Bild von Musik läuft. Aber immerhin zeigt es mir, dass es ja so attraktiv ist, dass ja so viele auf diese Musik stehen und darin Werte finden, die für uns Älteren normalerweise fremd sind. Und das war dann für mich der Anlass, eine Reise zu unternehmen, teilweise in Verbindung mit meinen Kindern. Und ich muss schon sagen, die Reise hat mir gut getan. Die Maxime soll heißen: Wer von Musik nichts versteht, soll nicht über sie urteilen. Wer von Techno nichts versteht, der soll auch darüber nicht urteilen. Also kann es nur darum gehen, eine Expedition vorzunehmen in Bereiche, die normalerweise der bürgerlichen Musikkultur verschlossen sind. Seid ihr Techno-Fans? Ganz klar, voll drin. Halt, wir tanzen mit, hören die Musik, kaufen uns die Platten. Ist halt im Moment das Beste, was läuft. Also mich spricht die Musik selber ziemlich an, weil wenn ich da hingehe, ich brauche keine Drogen, um irgendwie Spaß zu haben. Nach 3 Stunden oder so bin ich echt befreit. Ist alles seelischer, aber lass von mir abgefallen. So nach der Disco. Wenn ich mich den ganzen Tag darauf freue, dass ich jetzt sehe, jetzt abends kann ich auf die Techno-Party gehen, dann gehe ich da hin und freue mich den ganzen Tag drauf. Und es ist nicht so, dass man da wie bei einem in einer normalen Disco dann da sitzt und halt was trinkt und so, sondern da tanzt man halt die ganze Zeit. Es ist halt stundenweise tanzen und nicht nur so 5 Minuten mal auf die Tanzfläche ein bisschen getanzt und wieder zurück, sondern es ist halt Ekstase. Der Videoausschnitt zeigt einen Einblick in eine Disco, in der Techno-Musik läuft. Ich habe es aufgeteilt in Ort und Ambiente. Wir haben ein großes, futuristisch gestaltetes Vergnügungshalle. Wir haben verschiedene Ebenen, teilweise Brückengänge. Es gibt eine eigene Konsole für den Disc-Jockey oben, der nur die Lichter macht. Woanders ist der Disc-Jockey, der nur für die Musik zuständig ist. Was nicht erkennbar ist, dass rechts und links davon seitliche Rekreations- oder Alternativnischen sich befinden, also Räume, in denen man sich aus dieser Szene des Bombardements etwas entziehen kann. Es gibt dann zusätzliche Einrichtungen, die die Sache attraktiv machen, wie zum Beispiel Wasserspiele oder Filmprojektionsräume, die ich jetzt nicht hier mit zeigen kann. Du bist ein Techno-Freak, würde ich mal sagen, ne? Ja, kann man schon so sagen, ja. Das heißt, du gehst regelmäßig hin, kannst ein bisschen beschreiben, wie oft und in welchem Gefühlszustand du in so eine Disco gehst? Ja, also ich fahre regelmäßig jede Woche, also mindestens einmal und dann halt noch, wenn irgendwelche großen Events sind, da fahre ich auch hin. Ja, ich gehe halt im ganz normalen Gefühlszustand dahin. Also ich freue mich halt so die Woche drauf, einfach jetzt Spaß zu haben und zu tanzen und alles. Und also es ist jetzt nicht nie eine Flucht oder sowas. Das macht man ja auch alleine, ne? Da braucht man ja keine Partnerin dazu und keinen Partner. Ja, das ist halt also nicht ein Partner Also, dass man das wie beim Standardtanz, also Latein oder so, sondern es ist schon ein Miteinander in einer riesengroßen Gruppe und das ist einfach eine Gemeinschaft. Und das ist toll. Ja, insgesamt geht man ja nicht unbedingt zum Reden dahin, das kann man ja auch in einer Bar oder so machen, sondern eigentlich zum Tanzen. Und also man kann reden, das ist halt nur ziemlich anstrengend. Es geht um Lichtgestaltung, Lichtinstallation. So etwas Aufwendiges hat es bisher noch nicht gegeben. Über 100 verschiedene, größere, kleinere Vario-Scheinwerfer hängen oben an den Wänden und teilweise an den Seiten. Sie haben verschiedene Blenden und verschiedene Muster. Sie können zu allen Seiten rotieren. Es laufen ferner noch etliche Strobolights, die also die bekannten Blitze erzeugen. Und dann haben sie hier einen bis mehrere Laser gleichzeitig tätig und schließlich eine Nebelmaschine und Rücklichtleinwand. Die Lightshow, sie ist relativ abwechslungsreich und man merkt dem Lichtdischjockey an, dass er sich bemüht, mit der Musik nachzukommen und er schafft das auch im Laufe der Zeit. Wenn Sie ein klein bisschen das rekapulieren, das sehr markante menschliche Laut in dieser Musik vorkam, das war das A, ganz hoch von der Frauenstimme. Das war ganz bewusst vom Lichtdischjockey mit einem Full Light eingeleuchtet worden. Und das Tek-Tek, das Gesprochene, mit einer rhythmisierten Form von Flashlights untermalt. Parallel zu der Musik schweifte ein Sägezahn bzw. Rechteckton rauf und runter. Sie haben es wahrscheinlich alles übersehen und überhört. Ein richtiger Raver übersieht das nicht. Wenn man jetzt anthropologisch auf die Sache guckt, kann man doch sagen, dass sich diese Form der Musik immer näher annähert, zwar auf einem technologischen Niveau, an die schamanistischen oder Ekstaseriten, die uns aus der Völkerkunde weltweit bekannt sind. Parallelen bestehen eben erstens darin, dass das sehr lange dauern muss. Also wenn wir zum Beispiel sibirische Schamanen hören, die repetieren, wiederholen eine gewisse Formel 24, 48 Stunden lang. Und es ist immer dasselbe. Es ist immer ein sehr, sehr monotoner Gesang, ein sehr, sehr monotoner, gleichmäßiger Schlag, der dazugehört. Das sind eben dann zum großen Teil auch Heilungsriten, Riten, bei denen also Kranke geheilt werden sollen, böse Geister ausgetrieben werden sollen, eine Art Exorzismus. Wenn man das jetzt mit dem heutigen Level vergleicht, ist es natürlich wesentlich naturnäher, das, was sich in den Naturvölkern abspielt. Während wir hier doch etwas haben, was ich fast vergleichen könnte mit Elektroschocks. Die Frage ist, ob das wirklich heilende Wirkung haben kann. Weil man ja bei den Naturvölkerriten ja dann auch eine ganze Prozedur hat. Zum Beispiel die Menschen, die in Trance geraten sind, und das geht ja auch alles einher mit starkem Drogenkonsum, die werden dann hinterher ganz vorsichtig in die Gemeinschaft wieder eingeführt und aufgebaut. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment, das also bei diesen Partys, glaube ich, fehlt. Es fehlt das Gemeinschaftserlebnis hinterher, sondern ich glaube, nach so einer Techno-Party kann ich mir gut vorstellen, dass auch einer einfach noch mehr und mehr ausgebrannt sein kann. Habt ihr denn schon mal 16 Stunden am Stück durchgetanzt? Ja klar, also ich bin auch auf der Mayday gewesen. Ich fahre jetzt auch hier auf die Love Parade und das ist dann 24 Stunden lang. Das ist in Berlin, da werden 30.000 Leute erwartet und das ist also erstmal auf der Straße und dann geht das dann nachts weiter. Und das sind dann 24 Stunden. Kannst du ein bisschen beschreiben, was nach 16 Stunden in dir noch drin ist? Ja, körperlich gesehen halt nicht mehr so sonderlich viel. Also ich meine, man hat tierisch dicke Füße und die Beine tun einem weh und alles, aber man ist total gelöst. Also wirklich, man ist einfach total locker, total irgendwie glücklich oder sowas. Ich weiß, ich kann das auch nicht so richtig beschreiben. Es ist wie, wenn man jetzt so 2 Stunden lang Leistungssport getrieben hat oder sowas, aber es ist wirklich total toll. Nee, also ich kenne das jetzt von diesen Leistungssportlern, dass die halt eine gewisse Zeit intensiv machen, dann kommt halt dieser Glücksstoß, dann kommt dieses Glücksgefühl und so. Das ist dann auch beim Techno. Das ist eine gewisse archaische Struktur, die das Ganze hat. Das lässt sich bestimmt nicht leugnen und es geht hier auch nicht um Bewertungskriterien, wie wir sie aus der Kunstmusik kennen, sondern bestimmt eher um eine ästhetische Wirkung. Diese Musik soll anregen zum Tanzen, es soll ein Groove da sein, der anregt zum Tanzen und es soll um diese Trance- und Ekstase-Effekte gehen. Und dafür sind zum Beispiel so Dinge wie Wiederholung, ständige Wiederholung in dieser Musik sehr wichtig, weil das dann etwas ist, da kann man sich einfach drauf verlassen, da kann man sich gehen lassen und es muss nicht ständig überrascht werden. Das ist vielleicht Ausdruck einer Art postmodernen Ästhetik, wie gelegentlich gesagt wird. Es geht nicht darum, ständig etwas Neues zu gestalten, wie in der E-Musik, sondern man begnügt sich damit, ja, so klangliche Versatzstücke und einfache Rhythmen aneinander zu reihen. Die werden dabei verfremdet, es sind ja ganz besondere auch Klangeffekte dabei. Viel wird da mit Sampling-Technologie gearbeitet. Und was mich daran eigentlich fasziniert, gerade an dieser Sampling-Technologie, die viel von anderen Tonträgern übernimmt, da werden einfach Dinge genommen, Klänge, die auf anderen Platten schon da sind, finde ich deswegen ganz spannend, weil da steckt so ein Stück Kritik an herkömmlicher ästhetischer Vorstellung dran. Es geht nicht mehr um das Schöpferische, jetzt Eigenes irgendwas zu machen, sondern es ist so eine Art Stochern im Abfall der Geräusche, die schon da sind. Und das ist keine Form von Diebstahl, sondern ja, ich würde beinahe sagen, sowas wie ein Ausdruck eines neuen musikökologischen Bewusstseins. Das ist nämlich so, dass man sich nicht mit fremden Federn schmückt, sondern es ist einfach konsequentes musikalisches Recycling von dem, was schon da ist und was dann in einer ganz bestimmten Weise neu verbunden und auf diese Weise präsentiert wird. Ich würde ganz gerne einen Eindruck schildern, den ich jetzt hier nicht als Wissenschaftler mitteilen kann, sondern einfach als Musiker. Als ich diese Bilder sah, hatte ich eine Assoziation von Tod. Bernstein hat ja mal in seinen berühmten Harvard-Vorträgen von dem 20. Jahrhundert gesprochen als ein Jahrhundert des Todes. Er hat das also ausgebreitet, angefangen mit Mahler, am Anfang Todessehnsucht und dann die Kriege. Und wenn ich jetzt ganz intuitiv diese Musik auf mich wirken lasse, würde ich sagen, steht da irgendwie etwas dahinter von Sehnsucht nach Tod oder diese Todesebene irgendwo zu berühren. Und das wird, finde ich, dadurch deutlich, dass hier fast wörtlich gesagt einem Hören und Sehen vergeht. Das heißt, man hat überhaupt keine erkennbaren Strukturen, sondern alles, was sich so in unserer Welt als geordnete Wahrnehmungsstruktur darstellt, wird hier mehr und mehr aufgelöst. Und viele Leute, die so in Autounfällen waren und haben also kurz vorm Tode gestanden, die haben auch gesagt, das ist das Todeserlebnis. Wenn man also kurz vorm Tode steht, dann löst sich irgendwo diese geordnete sensuelle Wahrnehmung, die löst sich total auf. Und das muss ein sehr starkes Erlebnis sein. Es ist sicher eine ekstatische Erfahrung. Ich bin nicht nur ausgeflippt, sondern ich bin, wenn man das so will, entrückt. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine Todeserfahrung ist, obwohl ich am Anfang auch diesen Eindruck hatte, so diese Sehnsucht nach Auflösung oder nach Reduzierung. Aber auf der anderen Seite, gerade das, was am Anfang hier auch gesagt wurde, nämlich der Vergleich mit rituellen Tänzen, mit der Schamanenkultur, habe ich hier auch ein Stück weit wiedergefunden. Ich konnte mich so hineinsteigern in die Musik, dass ich am Ende eigentlich nichts mehr wahrgenommen habe und ich völlig bei mir selbst, in mir selbst und einfach auch gleichzeitig völlig, wie gesagt, entrückt war. Und ich würde ganz gerne mal wissen, wie das ja, den Kennern der Szene eigentlich, wie das denen so geht. Und ich möchte ganz gern wirklich über die religiöse Funktion, wenn es denn so eine gibt, und über die religiöse Erfahrung. Und ich glaube schon, dass es in einer gewissen Weise auch eine religiöse Erfahrung ist. Und ich würde wirklich gern von Fachleuten innerhalb der Kreise lernen. Also das ist wirklich totaler Schwachsinn. Also ich finde, nichts hat weniger mit Religion zu tun als Techno. Also es ist einfach nur Spaß haben, tanzen und Leute kennenlernen. Und das ist halt wie in jeder anderen Disco auch. Ja, ich meine, wenn irgendein Typ halt samstags jede Woche sein Auto wäscht, dann kann man auch nicht sagen, das hat das mit Religion zu tun. Das ist für mich das Gleiche. Wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, dann hat es auch noch nichts mit Religion zu tun. Oder wenn ich irgendwie, wenn jetzt irgendein super Sportler halt jeden Abend Punkt 7 Uhr joggt, ja. Das hat für mich auch nichts mit Religion zu tun. Ja, ich weiß nicht, was es soll da mit dem Techno. Soweit es mir geläufig ist, ich bin nicht ganz sicher, wo die Ursprünge des Technos herkommen, aber die Verbindung zum Acid House ist gegeben, zum Beispiel. Und Acid heißt Säure und Säure bezieht sich auf LSD. Das vorweg. Dann auf den Raves wird Ecstasy genommen. Und zwar in mehr oder minder großen Mengen, was ich nicht werten möchte. Es ist sicher ein Teil des Geschehens. Und noch einen anderen Punkt. Ich hatte zum Beispiel auch öfter mal das Gefühl, dass die Musik absolut einen düsteren Charakter hatte und auch einen, ich will sagen, sehr negativen Beat. Also destruktiv, zerstörerisch, lebensfeindlich. Und was ich interessant fand, dieses Ding, das Sie sagten, das hat Ähnlichkeit mit Gottesdiensten aufgrund der Regelmäßigkeit. Ich weiß nicht, ich kann das nicht genau wiedergeben. Ich würde eher sagen, aufgrund dessen, was ich erlebt habe, zum Beispiel auch, dass okkulte Zeichen wie Pentagramme etc. mit Laser an die Wände geworfen werden, dass es eher in den Bereich schwarze Messe geht zum Beispiel. Ja. Das hat auch nichts mit einer Todesvorstellung zu tun oder das in Verbindung zu bringen mit schwarzen Messen oder so, das bringt überhaupt nichts. Das Pentagramm in diesem einen Video hat auch weniger mit schwarzen Messen zu tun. Das ist halt einfach ein Symbol. Ich finde es auch schön, einfach nur von der Form her. Einfach nicht von der Bedeutung her, sondern einfach von der Form. Das gefällt mir halt einfach. Ich saß hier hin und habe, soweit ich das halt mitgekriegt habe, ist ziemlich durchgedrungen. Sie haben geredet und haben keine Ahnung gehabt. Ich finde Leute, die nicht mindestens, also da mal auf so einer Techno-Veranstaltung nicht mehr als einmal waren, die können das überhaupt nicht beurteilen. So wie das auch mit den Drogen, der eine gemeint hat, ja, ich finde, bei jeder Musikart gibt es Drogen. Beim Reggae, beim Heavy Metal, überall gibt es Drogen. Und es gibt auch beim Techno Drogen. Bei der einen Musik halt mehr, bei der anderen weniger. Aber ich kenne keinen, der in die Disco geht und irgendwie Ecstasy nimmt oder so. Ich brauche das auch nicht. Also gerade mit Ecstasy, das ist auch total rückläufig. Also wenn man jetzt wirklich mal jetzt zum Mayday geht, 16 Stunden lang oder sowas, das Einzige, was jetzt im Kommen ist, ist halt dieses Guarana. Das ist legal, das ist keine Droge. Und andere nehmen Koffeintabletten oder sowas. Aber mit dem Ecstasy, vor allen Dingen, da bleibt man eh nicht wach. Ich meine, das hilft einem auch nicht, 16 Stunden lang zu tanzen. Da hat man wirklich nichts von. Also der Zustand nach meiner Meinung ist dann so, als wenn ich was genommen hätte. Also ich brauche da keine Drogen dazu, um glücklich zu sein. Weil der Glücklichkeitszustand, der kommt bei mir, wenn ich mich da reinsteige, also immer weiter tanze, auch wenn ich eigentlich gar nicht mehr kann. Ja, eigentlich ist Techno die Droge und nicht das Ecstasy. Techno und Musik und Tanzen ist die Droge und die Lichteffekte und sonst gar nichts. Genauso, was ich noch sagen wollte mit Gewalt. Also ich denke mir mal, wenn Techno Gewalt ist, was ist dann Heavy Metal? Also ich weiß nicht mehr, vom Headbang, von Gehirnschlägen bis zu anderen Schäden im Hirn. Also bei Techno das glaube ich weniger. Ja, also muss ich mir ja absolut anschließen. Also jetzt Leute, die ja irgendwie am Rumpogen sind oder sowas, die haben da zahlreiche Knochenbrüche und sowas. Und beim Techno, man bewegt sich allein, die Bewegungen sind mehr oder weniger harmonisch. Deswegen, ich meine, okay, ich habe schon manchmal leichtes Ohrenpfeifen oder sowas, aber es liegt wie gesagt an der Lautstärke und nicht an der Musik an sich. Wenn einer 2 Stunden lang Walkman hört, dann pfeift es auch in den Ohren. Und das ist eigentlich das Gleiche. In the beginning was music, house and techno, and they ignored it. But it became bigger, and people of all nations came together in order to dance. They called it a hype and said it was over, but it still developed and it grew into a movement. Now they're trying to forbid it. But they can't stop it. For whatever backward, never. Mayday, the Judgment Day. So kann es 16 Stunden lang gehen. Es gibt zweierlei Arten von Spielen zwischen Diskjockey und Publikum. Wer macht wen zuerst fertig, kurz gesagt? Übrigens zu dem Diskjockey selbst noch. Er hat eine eigene Kultur entwickelt, mit diesen Platten umzugehen und daraufhin seinen Abend zu gestalten. Das ist eine eigene Kultur, eine eigene Technik geworden, die so weit gediegen ist, dass es inzwischen sogar eigene Wettbewerbe für Techno-Disc-Jockeys gibt. Und ich muss sagen, die Eigenart dieser Szene, und Sie haben beobachtet, da wirkt nicht allein die Musik und nicht das Bild, sondern das ganze Ambiente, der ganze Ort, die ganze Zeit und auch der Zeitverlauf, der macht diese Besonderheit dieser Szene aus. Ich kann verstehen, wenn man diese Musik nicht mag. Aber sie hat zumindest eines ganz deutlich gezeigt. Nämlich eine Ehrlichkeit. Hier lasse ich meine Maschinen spielen, wie es keine andere Musik gezeigt hat, wie es eigentlich sonst in der Popmusik ja hintergründig auch längst der Fall ist. Aber hier wird ganz echt mit dieser Technologie gearbeitet und jeder versteht sie, dass auch damit nur gearbeitet wird. Zweitens, sie hat gezeigt, dass sie fähig ist, Menschen zu stimulieren zum Tanz, ja zu einem Tanz, der bis an Trancezustände hineingehen kann und der das leistet, wozu sonst eigentlich mehr oder weniger andere Hilfsmittel aus der Chemie benutzt werden müssen. Und schließlich kann man vielleicht auch sagen, diese Musik leistet, dass sie vielleicht den Menschen mit einer kathartischen Reinigung nach Hause gehen lässt. Denn wo gibt es sonst noch in unserer verwalteten Welt Möglichkeiten zum Ausflippen? Da bin ich froh, dass viele Jugendliche dieses Szenario für sich entdeckt haben. Findet ihr so als Abschluss vielleicht noch gefragt, dass die Erwachsenen zu moralisch an alles solche Phänomene rangehen, egal ob das jetzt Techno oder Heavy Metal oder was auch immer? Ja, ich meine, das müssen sie eigentlich von ihren eigenen Eltern selbst am besten wissen. Ich meine, ich sage ja nur Beatles und Rock'n'Roll, das wurde absolut niedergemacht und jetzt fahren sie alle drauf ab. Ja, es war genauso. Hier im Publikum saßen bestimmt viele ältere Leute, die sich damit noch nie befasst haben. Und deshalb, ich fand es bewundernswert mit dem Mann, ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen. Ich fand es bewundernswert, dass er sich damit so befasst hat. Das müssten eigentlich alle machen. Da wirklich mal hingehen, auch wenn man Europax mitnimmt, man muss mal hingehen, man muss das einfach erleben und dann urteilen. Diese scheiß Vorurteile gegen was, was man gar nicht kennt. Keine Ahnung haben und dumm labern. Ja, Techno ist ja total verdummende Musik, weil das ist ja nur monoton und überhaupt ist das ja gar keine Musik, weil ja keiner ein Instrument spielt und alle Leute, die Techno hören, sind sowieso Drogis, weil ohne Drogen kann man ja kein Techno tanzen, also da kommen echt die härtesten Sachen hoch. Kleine Fluchten, Techno als Einstiegsdroge. Sie hörten eine Collage von Chris Pohl. Es berichteten und diskutierten die Musikwissenschaftler Dr. Reinhard D. Flender und Christian Rolle aus Hamburg, der Theologe und Psychoanalytiker Wulf Volker Lindner, der Vater und Musikpädagoge Dr. Angar Jerentrup und jugendliche Techno-Fans. Ton und Technik Andreas Jone und Rolf Knapp. Hans-Peter Bögel führte Regie.